ja, ja, wenn Schalten und wir nicht wären, wär das Parkstadion immer leer, ja. Das Stadion bis zum Rand gefüllt, wird noch lauter als im Löwenpark in Westerholt gebrüllt. Mit Trompeten singen treiben Elfmann vor. Und alle Fans auf Alt und Jung singen wie aus einem Mund. Ja, ja, wenn Schalke nur wir nicht wär, wär das Parkstadion immer leer. Ja, ja, wenn Schalke nur wir nicht wär, wär das Parkstadion immer leer. Schalt dir vor, noch ein Tor! Fans gesungen. Ja, ja, wenn Schalke 04 nicht wär, wär das Parkstadion immer leer. Ja, ja, wenn Schalke 04 nicht wär, wär das Parkstadion immer leer. Schalke vor, noch ein Tor, rufen alle Fans im Chor. Schalke vor, noch ein Tor, Schalke vor, noch ein Tor. Sterben von dem Spiel und von den Toren. Und ist der Sieg dann erst errungen, wird von allen Fans gesungen. Ja, ja, wenn Schalten und wir nicht wären.